بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا im Namen Allahs, Allah barmes Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass auch wir aus ihr hervorgehen mit gestärktem Iman und noch mehr Wissen, als wir vorher gehabt haben, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, wir machen Scharlatan an der Stelle weiter, bei dem wir letzten Mal aufgehört haben. Und zwar ging es um das, nachdem wir eine kurze Einführung gehört haben über das Salah, reden wir heute über zunächst einmal über das Alter, an dem ein Muslim anfangen sollte zu beten. Denn wann muss er anfangen zu beten? Darüber haben wir gesprochen, wenn er Mukallaf ist. Aber auf welchem Alter soll er anfangen zu beten? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith, der überliefert wird von Amr ibn Shu'aib über seinen Urgroßvater. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat: Haltet eure Kinder zum Beten an, sobald sie 7 volle Jahre alt sind. Und wenn sie 10 Jahre alt sind, immer noch nicht beten, dann schlagt sie deswegen. Aus diesem Hadith ergibt sich deutlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Eltern dazu angehalten hat, ihre Kinder zum Beten zu bewegen. Und zwar ab dem 7. Jahr. Oder besser gesagt, so ab dem 8. Lebensjahr. Weil erst ab dem 8. Lebensjahr sind sie 7 volle Jahre alt. Und das bedeutet, vorher braucht man seinem Kind nicht anzuordnen zu beten. Sondern wenn er betet, mitbetet, einem nachmacht, Alhamdulillah, ist eine gute Sache. Aber wenn er selbst nicht mitbetet, braucht man ihn nicht dazu aufzufordern, denn das Kind sowieso wird kaum verstehen oder wird nicht verstehen, was es macht, denn erst ab 7 Jahren ungefähr kommt ein Kind in ein Alter rein, das man Tamyiz-Alter nennt. Tamyiz-Alter ist dasjenige Alter, ab dem ein Kind anfängt zu verstehen. Wenn man es anspricht, weiß es, was man meint und kann auch sinnvolle Antworten geben. Denn das Wort kommt von Mayyaza. Mayyaza bedeutet auf Arabisch unterscheiden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat hier vom Salah gesprochen und hat hier nicht vom Siyam gesprochen. Das heißt also, was das Gebet angeht, es kann nämlich passieren, dass jemand von einem Moment auf den anderen Moment in die Taklif, in das Taklif-Alter kommt, das heißt Mukallaf wird. Und deswegen muss er von einem Moment auf den anderen Moment anfangen zu beten. Aber was das Fasten angeht, das ist nicht der Fall. Deswegen bedarf das Fasten keine, keine Eingewöhnungsphase, wie es beim Salah das der Fall ist. Und hier hat der Prophet Fasten auch nur von dieser Sache gesprochen. So viel zu dem Alter, ab wann man es anhalten soll zu beten. Aber was die Pflicht angeht, wie wir gesagt haben, das gilt erst ab dem Zeitpunkt des Taklif. Und in diesem Hadith befindet sich ein Argument derjenigen Ulama, die der Ansicht sind, dass man auch verantwortlich ist für andere Personen in dem Sinne, dass wenn du weißt, dass eine Person etwas zu machen hat oder eine Person etwas Verbotenes macht, dass du sie dazu auffordern musst, ihrer Pflicht nachzukommen, beziehungsweise ihrem Verbot aus dem Weg zu gehen. Sollte eine Person Mukallaf werden zu einer bestimmten Gebetszeit, dann gibt es zwei Fälle. Entweder diese Person hat bereits dieses Salah verrichtet oder diese Person hat das Salah noch nicht verrichtet. Und in demjenigen Fall, in dem die Person das Salah noch nicht verrichtet hat, muss sie das Gebet auf jeden Fall verrichten. Denn ab dem Zeitpunkt, wo die Person Mukallaf geworden ist, an dem die Person Mukallaf geworden ist, richtet sich die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala an ihn, in diesem Fall, dass er beten muss. Und im zweiten Fall, wenn die Person schon das Gebet schon verrichtet hat, muss sie auch das Gebet wiederholen, denn sie hatte es zuvor als ein Nafila-Gebet verrichtet. Und jetzt hat sie es als muss sie es noch einmal als ein Fardgebet verrichten. Sollte jemand kurz vor Ende der Gebetszeit Mukallaf werden, und das gilt parallel auch für eine Person, für eine Frau, die nach ihrer Menstruation rein geworden ist, sollte eine Person kurz vor Ende der Gebetszeit Mukallaf werden, kommt es darauf an, wenn noch so viel Zeit übrig ist, dass diese Person gesetzlich gesehen hätte ein Raka'a oder dass sie gesetzlich gesehen noch ein Raka'a verrichten kann, dann muss sie in diesem Fall das Gebet nachholen. Sollte sie allerdings nicht einmal gesetzlich gesehen eine einzige Raka'a vor Ende der Gebetszeit erwischen können, braucht sie dieses Gebet nicht zu verrichten. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer vor Sonnenaufgang noch ein Raka'a vom Morgengebet erwischt, der hat das Morgengebet erwischt. Und wer vor Sonnenuntergang ein Raka'a vom Nachmittagsgebet erwischt, der hat das Nachmittagsgebet erwischt. Und aus einem anderen Hadith von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu entnehmen wir, dass ein Muslim das eine einzelne Raka'a erwischt, indem er die Raka'a dieser, indem er den Ruku' dieser Raka'a noch erwischt. Es gibt unterschiedliche Ansichten unter den Ulama, ab welchem Zeitpunkt man noch diese eine Raka'a erwischt. Und der Hadith von Abu Bakr radiallahu anhu, bei dem er einmal in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Ruku' war, das heißt in der Verbeugung war, dann hat er radiallahu anhu hinter der letzten Reihe, du kannst dir vorstellen, zum Beispiel er ist die Moschee betreten, er hat die Moschee betreten und noch lange hat er sich noch nicht eingereiht in die Gebetsreihen, sondern hat hinten, er hatte sich in den Ruku' begeben, hat dann dort mitgebetet und ist dann, nachdem er in den Ruku' gegangen ist, ist nach vorne gelaufen, hat sich in die Gebetsreihen eingereiht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn in diesem Fall nicht dazu aufgefordert, diese Raka'a nachzuholen, und was darauf hinweist, dass er diese Raka'a erwischt hat, weil er eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Ruku' erwischt hat. Deswegen sagen wir, gilt für eine Person, die Mukallaf wird, oder eine Frau, die Tahir wird, nachdem sie im Wochenbett war oder in der Menstruationsphase war, gilt für sie, dass sie das Salah nachholen muss, sofern sie hätte noch eine Raka'a erwischt. Das heißt, sofern sie hätte es schaffen können, noch in den Ruku' zu gehen von der ersten Raka'a. Dazu gehört natürlich selbstverständlich auch der Wudu dazu, die Reinigung, dass man natürlich, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, uns zu reinigen, bevor wir unser Gebet verrichten. Ansonsten sollte eine Person es nicht schaffen können, eine Raka'a gesetzlich gesehen vor Ende der Gebetszeit erwischen zu können, dann entfällt für sie dieses Salah, beziehungsweise ist es gar nicht erst für sie Pflicht geworden, dieses Salah. Die Ulama erwähnen dann als nächstes an dieser Stelle, liebe Geschwister, das Kapitel über den Adhan und die Iqama. Denn der Adhan und die Iqama, nachdem wir jetzt nun wissen, dass wir ein Gebet zu verrichten haben, stellt sich die Frage, wodurch wissen wir, dass wir das Gebet verrichten müssen? Und das ist eben durch die Bekanntmachung der Gebetszeit, dadurch, dass die Gebetszeit ausgerufen wird durch den sogenannten Adhan und die Iqama. Beides sind verschiedene Arten von Gebetsrufe. Und wir möchten uns erst einmal unterhalten über die sprachliche und die gesetzliche Bedeutung dieser beiden Worte. Adhan, sprachlich gesehen, kommt vom Verb Adhana. Und Adhana bedeutet bekannt machen. Bekannt machen oder ausrufen. Deswegen lesen wir im edlen Koran Karim in Surat Yusuf. Dort heißt es, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ. Dann hat ein Rufer ausgerufen oder dann hat jemand ausgerufen. Da hat nicht jemand etwa Adhan gemacht in dem Sinne, wie wir es verstehen, sondern hier ist die sprachliche Bedeutung des Wortes gemeint, nicht die gesetzliche Bedeutung des Wortes. Da hat jemand etwas ausgerufen, und zwar Ayyatuhal iru innakum lasariqun. Das heißt, o ihr Karawane, o Leute der Karawane, ihr habt etwas gestohlen. Und das war ja nicht der Adhan, den wir normalerweise kennen. Das ist die Bedeutung sprachlich gesehen. Adhana heißt A'lama, das heißt, hat bekannt gegeben. Gesetzlich gesehen verstehen wir unter dem Adhan die Bekanntgabe des Eintritts eines Pflichtgebetes anhand eines bestimmten Wortlautes. Die Bekanntgabe eines Eintritts oder des Eintritts eines Pflichtgebetes, eines Fardgebetes anhand eines bestimmten Wortlautes. Und zunächst einmal müssen wir, da es sich hier um eine Ibadah handelt, die Gesetzmäßigkeit dieser Ibadah beweisen, denn wir möchten uns Allah Azza wa Jalla durch diesen Gebetsruf nähern. Und dieser Gebetsruf wird bestätigt durch den Koran, durch die Sunna und durch den Ijma'. So was den Koran Karim angeht, gibt es darüber mehrere Ayat, aber unter anderem sagt Allah Azza wa Jalla, er sagte subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا. Wenn ihr zum Gebet ruft, machen sie sich darüber lustig. Wenn ihr zum Gebet ruft, machen sie sich darüber lustig. In Surat Al-Ma'idah, Vers 58. Und das reicht schon als Beweis für die Gesetzmäßigkeit, dass man zum Gebet ruft. Und es heißt zum Gebet. Zu welchem Gebet? Ja, dem bekannten Gebet. Welches sonst? Und das bekannte Gebet, darunter versteht man was? Man versteht darunter die fünf Pflichtgebete. Und man versteht darunter nicht jede Form des Gebetes und nicht jede Form des Salah. Sondern man versteht darunter das allseits bekannte Gebet, zu dem ausgerufen wird, zu dem es üblich war und ist und inshallah auch in der Zukunft so bleiben wird, dass man dazu ausruft. Das ist aus dem Koran, Eden Koran. Diese Ayah ist natürlich mujmal hinsichtlich des Wortlautes. Das bedeutet, die Ayah ist nicht näher definiert hinsichtlich des Wortlautes des Adhan, aber wie viele Dinge gibt es im Koran Karim, die von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam dann näher erläutert worden sind. Aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen wir, dass er sagte, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, sollt ihr den Adhan ausrufen und danach die Iqama. Sollt ihr den Adhan ausrufen und danach die Iqama. Und hier natürlich merkt man eindeutig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einem bestimmten Gebetsruf gesprochen hat, einem bestimmten Adhan und einer bestimmten Iqama, da eben, oder das wurde versucht in der deutschen Sprache wiederzugeben mit dem Artikel. Denn der Artikel ist ja ein bestimmter Artikel und ein bestimmter Artikel bedeutet, es geht um einen ganz bestimmten Wortlaut. Und die Gelehrten sind sich auch darüber einig, dass diese Ibadah gesetzlich ist. Denn nicht alle Ibadat sind sich die Gelehrten darüber einig, dass sie gesetzlich sind. Aber das gehört zu den Ibadat, über die sich die Gelehrten sich, Alhamdulillah, einig sind. Wir haben gesagt, bei der Definition, es geht um die Bekanntmachung des Eintritts der Gebetszeit zu einem der fünf Pflichtgebeten. Daraus könnte man ableiten, was auch in der Regel der Fall ist, man könnte daraus ableiten, dass es zu jedem Pflichtgebet einen Adhan gesetzlicherweise gibt. Das stimmt auch, außer in zwei Fällen. In zwei Fällen haben wir zwei Adhan. Einmal ist es das Fajr-Gebet. Beim Fajr-Gebet haben wir, darüber werden wir uns noch inshallah noch unterhalten, beim Fajr-Gebet haben wir einen Adhan vor Beginn der Gebetszeit und einen zu Beginn der Gebetszeit. Und das zweite ist das Freitagsgebet. Im Freitagsgebet haben wir ebenfalls einen Adhan, wenn der Imam die Kanzel betritt, und einen Adhan vorher, damit die Menschen zum Gebet kommen. Diese zwei sind Ausnahmefälle. Ansonsten haben wir einen Adhan und eine Iqama pro Salah. Und ohne Ausnahme haben wir für jedes Fardgebet genau eine Iqama. Beim Fajr-Gebet, das war schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam so, Und der Sinn des ersten Adhans beim Fajr-Gebet, das heißt derjenige Adhan, der ausgerufen wird, bevor die Gebetszeit eingetroffen ist, ist natürlich, dass diejenigen Leute, die noch am Schlafen sind, aufstehen und rechtzeitig zum Fajr-Gebet erscheinen, beziehungsweise eher noch die Sahur-Mahlzeit einnehmen oder wissen, dass eben, falls sie am Fasten möchten, oder dass sie langsam aufhören müssen, wenn sie noch am Essen gerade sind, weil eben der Tag bald beginnt. Oder damit man sein Witr-Gebet noch verrichten kann. Es gibt viele Weisheiten, warum dieser Adhan gesetzlich ist. Und das ist wir danken Allah Azza wa Jal dafür, dass er Dinge wie diese Sachen gesetzlich gemacht hat. Dadurch können wir nämlich, Alhamdulillah, mehr Hasanat bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu anha berichtet, dass Bilal immer nachts den Adhan ausrief. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, esst ruhig und trinkt, bis Ibn Maktum den Adhan ausruft. Denn er ruft den Adhan erst aus, wenn die Morgendämmerung eingetroffen ist. Al-Qasim, rahimahullah, sagte, zwischen ihren beiden Adhan, war nur so viel Zeit, wie der eine zum Hinaufsteigen brauchte und der andere zum Hinabsteigen. Aus diesem Hadith von Aisha radiallahu anha können wir viele verschiedene Dinge entnehmen, unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam zu seiner Zeit gab es mehr als einen Muadzin, und das wissen wir auch, wir kennen mindestens Bilal und Ibn Maktum und auch Abu Mahdura, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass Bilal noch bei Nacht den Adhan ausruft. Das heißt also vor der Fajr-Zeit. Und zu diesem Adhan darf man, zu dieser Zeit der Nacht, darf man ganz normal als Fastender, wenn man fasten möchte, weiter essen. Und man darf noch sein Witr-Gebet verrichten. Mit anderen Worten, von diesem Adhan hängt keine gesetzliche Bestimmung ab. Von diesem Adhan hängt keine religiöse Bestimmung ab. Nichts, weder das Fasten, noch das Beten, noch sonst irgendetwas. Es gibt also nichts, was zu diesem Zeitpunkt beginnt oder zu diesem Zeitpunkt endet. Gibt es nicht. Sondern das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Weisheiten manchen der Weisheiten, die wir bereits erwähnt haben. Ibn Maktum hat dann zu Beginn der Fajr-Zeit den Adhan ausgerufen. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass eben Bilal den ersten Adhan gemacht hat, Ibn Maktum den zweiten, liegt wohl darin, dass Ibn Maktum radiallahu anhu ein blinder Mann gewesen ist. Und derjenige, der sehen konnte, war Bilal radiallahu anhu. Deswegen hat Bilal radiallahu anhu die Fajr-Zeit abgewartet, damit er Ibn Maktum sagen konnte, wann die Fajr-Zeit eingetroffen ist. Andersrum wäre es nicht möglich gewesen. Und hierin ist auch ein Beweis, dass eine Person, wenn sie blind ist, darf sie auch trotzdem Muadzin sein, im Gegensatz zu manchen Leuten, die das nicht erlauben, denn sie sagen, wie soll der Blinde wissen, wann die Gebetszeit eintreffen? Wir sagen, wenn der Blinde es nicht weiß, aber jemanden hat, der ihn darauf hinweist, dann ist dieses Problem überbrückt und er kann den Adhan unproblematisch ausrufen. Und das Gleiche gilt auch natürlich für jemanden, der blind ist und vorbetet. Vorzugsweise soll jemand, der blind ist, nicht vorbeten, aber wenn er vorbetet und er jemanden hat, der ihm die Richtung weist, in welche Richtung er zu beten hat, denn es kann sein, dass der Blinde nicht weiß, in welche Richtung er beten muss, dann ist es für die Gültigkeit des Gebetes kein Problem, aber trotzdem ist es bevorzugt, dass jemand, der sehen kann, vorbetet. Denn es gibt auch andere Dinge, die während des Gebetes passieren können. Der Blinde kann sein, dass er sich von der Gebetsrichtung abwendet, während er sich bewegt im Gebet. Kann sein, dass er eine Gefahr nicht erkennen kann und so weiter und so fort. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir aus der letzten Aussage von Al-Qasim. Al-Qasim ist der Sohn von Muhammad und Muhammad ist der Sohn von Abu Bakr und die sind beide Sahabis, also Abu Bakr und natürlich sein Sohn Muhammad, Und Al-Qasim gehört einer zu den Gelehrten von Medina. Man spricht von bestimmten großen, sieben großen Gelehrten. Manche zählen ihn als einen von den großen Gelehrten von Medina, rahimahullah. Er sagte, zwischen ihren beiden Adhan war so viel Zeit, wie der eine zum Hinaufsteigen braucht und der andere zum Hinabsteigen. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass der Adhan aus einer erhöhten Stellung, aus einer erhöhten Position bevorzugsweise ausgerufen wird, weil dadurch natürlich der Ton auch zu den Leuten gelangt. Das ist der Sinn, warum heutzutage auch Minaretten gebaut werden oder die Mikrofone eben hoch angesiedelt werden. Aber diese Zeitspanne, die Al-Qasim rahimahullah erwähnt hat, ist keine verbindliche Angelegenheit. Das heißt also, wenn man mehr Zeit zwischen dem Adhan, dem ersten Adhan und dem zweiten Adhan lässt, ist es kein Problem. Weil das ist keine, yani was er gesagt hat, ist eine Mursal-Aussage. Denn er ist ja ein Tabi'i. Und selbst wenn es so war, heißt es nicht, dass es nur so erlaubt ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, damit derjenige, der am Beten ist, Bescheid bekommt. Das heißt, weiß, dass die Nacht bald zu Ende ist, damit er sein Witr-Gebet verrichtet. Und damit, auch derjenige, der schläft, aufwacht. Ja? Das heißt, damit er sein Nachtgebet noch verrichten kann, oder sein Witr-Gebet verrichten kann. Insofern, wenn man da mehr, also weil dieser Hadith oder diese Aussage erweckt den Eindruck, dass man nur ein paar Momente, dass man nur ein paar Minuten zwischen diesen beiden Adhan lässt, dann wäre aber sicherlich der Sinn nicht so groß. Deswegen, man darf auch ruhig mehr Zeit lassen zwischen diesen beiden Zeiten. Was die Iqama angeht, Iqama bedeutet sprachlich gesehen, etwas auf vollkommene Art und Weise zu verrichten. Gesetzlich gesehen verstehen wir darunter die Bekanntmachung anhand eines bestimmten Wortlautes, dass das Pflichtsalat jetzt beginnen wird. Die Bekanntmachung, dass das Pflichtsalat, für das der Adhan zuvor ausgerufen worden ist, jetzt gleich beginnt, anhand eines bestimmten Wortlautes. Und diese beiden Gottesdienste sind im ersten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesetzlich gemacht worden. Aus der Definition, die wir gesagt haben, ergibt sich, dass der Adhan und die Iqama ausgerufen werden für die fünf bekannten Pflichtgebete. Das bedeutet, für alle anderen Salah, wie das Eid-Gebet oder das Kusuf-Gebet oder das Tarawih-Gebet oder das Janaza-Gebet, egal welches andere Salah, für kein anderes wird ein Adhan ausgerufen. Für kein anderes wird ein Adhan ausgerufen. Ich meine den bekannten Adhan. Wir wissen, dass es für das Kusuf-Gebet, über das wir später reden werden, inshallah ta'ala, gibt es eine Art Adhan. Die Leute werden zum Gemeinschaftsgebet durch die Aussage As-Salatu Jami'ah gerufen, aber wir reden ja hier von dem bekannten Adhan, der beginnt mit Allahu Akbar, Allahu Akbar und endet mit Ashhadu an la ilaha illallah oder la ilaha illallah. Entschuldigung. Was den Adhan und die Iqama angeht, was das Urteil des Adhan und der Iqama angeht, das heißt also, ist dieser Adhan und die Iqama eine Pflicht oder das ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Der Adhan, liebe Geschwister, und die Iqama sind wajib für jede Gebetsgemeinschaft. Wajib für jede Gebetsgemeinschaft. Das heißt also, wenn du an einer Stelle bist, an der zur Gemeinschaft gerufen wird, dann muss man dort den Adhan ausrufen und die Iqama ebenfalls. Das bedeutet also, wenn du besonders eben in den Moscheen, die Moscheen sind ja Orte, an denen die Menschen sich treffen, um dort Gemeinschaft das Gebet zu verrichten. Solche Orte, an denen muss man den Adhan ausrufen. Und wenn das dort dann jemand gemacht hat, dann entfällt die Pflicht allen anderen gegenüber. Aber wenn niemand die Pflicht erfüllt, dann lastet die Sünde auf jedem, der dazu imstande gewesen wäre. Das ist eine Form von Kollektivpflicht, eine Form von Fard Kifaya auf Arabisch sagt man. Das heißt also, die Gemeinschaft ist als Ganzes dazu verpflichtet. Sobald einer es übernimmt, dann entfällt die Pflicht allen anderen gegenüber. Und ein Beweis dafür, dass der Adhan und die Iqama Pflicht sind, sind die Anordnungen, es gibt mehrere Anordnungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel der folgende Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Er sagte zu einem Mann namens Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'ah al-Ansari: Ich sehe, dass du Schafe magst und das Land liebst. Wenn du bei deinen Schafen oder auf dem Land bist, so rufe zum Salah aus und erhebe dabei deine Stimme. Denn alles, was den Ton des Muadhin erreicht, egal ob es ein Djinn, ein Mensch oder irgendetwas anderes ist, wird für dich am Tag der Auferstehung bezeugen. Und diese Aussage natürlich gilt als Marfu', weil wie soll er das wissen, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm diese Sache mitgeteilt hat. Deswegen die Gelehrten dieser Ansicht sagen, er hat dazu verpflichtend aufgefordert. Und in einer anderen Überlieferung von Malik ibn al-Huwairith, radiallahu anhu, er sagt, dass zwei Männer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, die zur Reise aufbrechen wollten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er diese zwei Leute, die waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben über den Islam erfahren, haben was gelernt und wollen jetzt zurückkehren zu ihren Leuten. Da sagte er, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, sollt ihr den Adhan ausrufen und danach die Iqama, hiernach soll der Ältere von euch beiden das Salah leiten. Und die Aussage, sollt ihr das machen und das machen, ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung ist grundsätzlich als Wajib zu verstehen. Wie ist es mit dem Adhan auf der Reise? Was den Adhan auf der Reise angeht, so ist er richtigerweise genauso Pflicht, wie er auch in der Stadt Pflicht ist. Das heißt, egal ob man sich in einer Gemeinschaft befindet, in der Stadt, wenn man sesshaft ist, oder das heißt Muqim ist, oder ob man auf der Reise ist, auf Arabisch Musafir ist, spielt keine Rolle. In beiden Fällen ist man dazu angehalten, den Adhan auszurufen. Und einen Hinweis darauf haben wir in dem Hadith, den wir gerade eben von Malik ibn Huwairith radiallahu anhu gehört haben. Denn in diesem Hadith, die wollten gerade zur Reise aufbrechen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, dass sie den Adhan ausrufen sollen. Und er hat nicht gesagt, ruft, macht erst Adhan, wenn ihr angekommen seid, sondern ihr seid zusammen. Denn der Adhan, ein Sinn davon ist ja unter anderem, dass man die anderen Leute zum Gebet ruft. Aber auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen hat, denn auch das alles, was von diesem Adhan erfährt, hört, egal ob es was Lebendiges oder was Totes ist, es wird ja um Al-Qiyamah bezeugen, dass man diesen Adhan ausgerufen hat. Auf der Reise gibt es nur einen kleinen Unterschied, wenn man seine Gebete zusammenfasst. Gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama und die Ansicht der Mehrheit, darf man, während man auf der Reise ist, ein Gebet mit einem anderen verbinden. Darüber reden wir inshallah ta'ala in einem extra Kapitel, wo es um die Entschuldigten geht. In diesem Fall, wenn man auf der Reise ist und beispielsweise sein Dhuhr-Gebet mit seinem Asr-Gebet miteinander verbindet, das heißt, man verrichtet das eine und gleich dahinter, also ohne zu warten, bis die nächste Gebetszeit eintrifft, verrichtet man gleich das andere Gebet. In diesem Fall ist überliefert und auch logisch nachvollziehbar, dass man nur einen Adhan ausruft und die Iqama allerdings vor jedem einzelnen Salah ausruft. Das heißt, man hat dann einen Adhan und zwei Iqama. Das aber nur im Fall, wie gesagt, wenn man die Gebete zusammenfasst. Wenn man die Gebete nicht zusammenfasst und jedes Salah auf der Reise zur vorgeschriebenen Zeit, zur ursprünglich vorgeschriebenen Zeit verrichtet, dann natürlich ruft man den Adhan aus und auch die Iqama. Wie ist es, wenn wir schon über Adhan und Iqama sprechen, mit dem Adhan für und Iqama für Frauen? Der Adhan und die Iqama ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala für die Männer gesetzlich gemacht hat. Frauen unterliegen in dieser Hinsicht anderen gesetzlichen Bestimmungen. Denn eine Frau ist auch nicht verpflichtet, in der Gemeinschaft zu beten. Und sie ist auch nicht verpflichtet, das Freitagsgebet zu verrichten. Das heißt, ihr entfallen einige Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala ihr dadurch leichter gemacht hat. Und deswegen ist es auch für sie ungesetzlich, dass sie den Adhan ausruft oder die Iqama ausruft, da es für die Frau sich auch grundsätzlich nicht ziemt, dass sie ihre Stimme überhaupt erhebt. Und wieso sollte sie zum Gemeinschaftsgebet aufrufen, wo sie gar nicht selbst zum Gemeinschaftsgebet verpflichtet ist? Der Beweis dafür ist ein deutlicher Hadith von Waraqa radiallahu anha, in dem sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gebeten hat, dass er ihr einen Mann zur Verfügung stellt, der für sie den Gebetsruf ausruft, damit sie weiß, wann die Gebetszeit eintrifft. Und dieser, wenn eine Frau selbst dürfte, dann hätte sie selbst den Adhan ausgerufen. Aber die Tatsache, dass der Mann es machte, ist ein Beweis dafür, dass eine Frau eben für andere Frauen keinen Adhan ausruft und schon gar nicht für andere Männer. Wie ist es allerdings mit dem Adhan der Iqama? Wir haben gesagt, dass es Pflicht ist für jede Gebetsgemeinschaft. Die Frage ist jetzt aber, was ist, wenn jemand den Adhan und die Iqama nicht ausgerufen hat und ein Salah verrichtet hat? Ist sein Salah deswegen gültig oder ist es ungültig? Und richtigerweise, und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, ist der Adhan und die Iqama keine Bedingung, also nicht Schart, wie man auf Arabisch sagt, für die Gültigkeit des Salah. Das heißt, das Adhan und die Iqama ist eine Ibadah, unabhängig von dem Salah, das man danach verrichtet. Wenn also jemand ein Salah verrichtet, ohne Adhan und Iqama zu machen, hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Salah. Das heißt, das Salah kann gültig sein, auch wenn er kein Adhan, keine Iqama ausgerufen hat. Das kann natürlich passieren, dass er es absichtlich weglässt, dann würde er gesündigt haben. Oder es passiert, dass er es vergessen hat, dann braucht er im Nachhinein nach dem Salah nicht den Adhan nochmal ausrufen, die Iqama und sein Gebet neu verrichten. Und er hat auch dann keine Sünde begangen, denn wenn er sie vergessen hat, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht uns, inshallah ta'ala, wenn wir etwas vergessen haben. Nun wissen wir, dass man den Adhan auszurufen hat, und wir wissen auch, für welche Leute der Adhan grundsätzlich gilt, und zwar für die männlichen unter den Kindern Adams, alaihissalam. Welche Eigenschaften sollte ein Muadhin erfüllen, damit er diese gewaltige Ibadah umsetzt? Auf welche Eigenschaften sollst du achten und welche Personen sind gemäß dieser Eigenschaften vorzuziehen anderen gegenüber? Die folgenden Eigenschaften sind Eigenschaften, die ein Muadhin erfüllen sollte. Das heißt, sie gehören zu Eigenschaften der Vollkommenheit. Wenn jemand sie versehentlich also weggelassen hat, Entschuldigung, wenn jemand eine dieser folgenden Bedingungen zum Beispiel versehentlich verletzt hat, dann sagen wir nicht, dass sein Adhan ungültig ist. Aber zum Beispiel bei der Auswahl des Muadhin oder wenn du von dir selbst weißt, dass du bestimmte Eigenschaften nicht erfüllst, dann sollst du jemandem den Vortritt lassen, der diese Eigenschaften erfüllt. Zunächst einmal, es gibt verschiedene Eigenschaften, die Ulema an dieser Stelle erwähnen. Eine dieser Eigenschaften ist die lautstarke Stimme. Denn zweifellos gehört es zum Sinn des Adhan, dass der Adhan die Leute erreicht und weit reicht. Heutzutage teilweise wird das abgelöst durch das Mikrofon, die Lautsprecher, die man verwendet. Aber trotzdem ist eine Person mit lautstarker Stimme vorzuziehen, denn es passiert, dass mal der Strom ausfällt und dann die Leute dann nichts mehr mitbekommen von dem Adhan. Das heißt also, das ist die erste Angelegenheit, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das klar und deutlich gesagt. Und zwar sagte er zu Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu, er hatte nämlich den Traum, in dem er den Adhan gesehen hat. Es war ein wahres Traumgesicht von Allah azza wa jal. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu gesagt, dass er den Adhan Bilal beibringen soll. Er sagte, فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ. Das heißt, denn seine Stimme ist schöner und reicht weiter als deine. Und diese Aussage reicht weiter als deine ist ein Beweis dafür, dass man sich an diese Sache zu halten hat. Zweitens ist die Männlichkeit der Stimme auch wichtig. Denn manche Leute, wenn sie Adhan ausrufen, oder manche Männer haben eine sehr weibliche Stimme, eine sehr helle Stimme, und diese Stimme ziemt es sich nicht, dass man dafür dass diese Person den Adhan ausruft, denn wir haben ja gesagt, dass der Adhan für Männer ist. Und wenn jetzt jemand eine Eigenschaft hat von Frauen und Allah azza wa jalla vergibt die Stimme, wie er will, an wem er will, das ist keine Sache, für die diese Person was kann. Nur genauso wie du bestimmte Fähigkeiten bekommen hast, hast du bestimmte Fähigkeiten von Allah azza wa jalla nicht bekommen. Also dann mach das, was du kannst, und überlass dem anderen das, was er richtig kann. Außerdem soll auch der Adhan ist eine Sha'ira. Eine Sha'ira ist eine Sache, die bei Allah azza wa jalla großen Wert hat. Und der Adhan soll auch die Leute zum Gebet rufen und soll die Herzen erreichen und soll nicht die Leute abschrecken und dazu nicht Grund dafür sein, dass er soll nicht Grund zum Gespött werden. Ja? Und deswegen achtet man auf solche Sachen, sie sind sehr wichtig. Drittens genauso, dass der Adhan nicht gesungen wird. Der Adhan ist kein Lied, sondern der Adhan ist ein Ausruf, wie gesagt, eine Bekanntmachung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bringe ihm Bilal bei, er hat eine schönere Stimme. Die Schönheit der Stimme bedeutet nicht, dass man etwas singt, sondern die Schönheit der Stimme ist eine Sache und etwas zu singen ist eine andere Angelegenheit. Manche Leute haben eine angenehme Stimme und manche Leute haben eine schroffe Stimme. Und genauso wie eine Person zum Beispiel heiser sein kann, ja, dann hat er eben keine schöne Stimme, im Gegensatz zu dem Zustand, in dem er nicht heiser ist. Ja. Deswegen die Schönheit der Stimme ist eine Sache und das Singen ist etwas anderes. Sollte jemand aber trotzdem den Adhan singen, dann kommt es darauf an, im ersten Fall spricht er die arabischen Worte korrekt aus. Das heißt, er fügt keine Buchstaben hinzu und lässt keine Buchstaben weg. In diesem Fall, wenn er den Adhan korrekt ausspricht, die Worte korrekt ausspricht, sprachlich gesehen, dann ist sein Adhan sahih. Sollte er allerdings Vokale verlängern, sodass dadurch Med-Buchstaben entstehen, oder umgekehrt, er lässt ein paar Med weg, weil er zum Beispiel den Adhan gemäß einer bestimmten Melodie singen will oder auch nicht will, auf jeden Fall fügt er so quasi Buchstaben hinzu, der lässt Buchstaben weg, dann ist sein Adhan fasid, das heißt nicht sahih. Wie zum Beispiel, wenn jemand die Dhamma von Muhammad, statt dass er Muhammad sagt, sagt er Muhammad, dann hat er ein U zu lang gesprochen und ein A nach dem H ebenfalls zu lang gesprochen, dann wäre, oder wie manche Leute, sie sagen, statt Hayya ala Salah, sagt er Hayya ala Salah und fügt dadurch ein Alef ein. Solch ein Adhan ist ungültig. Und sobald man etwas macht, was falsch ist, muss man zu dem Zeitpunkt zurückkehren, an dem man den Fehler gemacht hat. Und korrigiert ab dem Zeitpunkt. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand meinetwegen den Adhan ausgesprochen hat. Und er sagte zum Beispiel Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, zum Beispiel. Das heißt, er hat Ashhadu an la ilaha illallah weggelassen. Dann kehrt er zu Ashhadu an la ilaha illallah zurück und sagt ab da korrekt weiter. Er muss also nicht den Adhan von Anfang an neu sprechen, den Takbir nochmal sprechen, den er schon viermal gesprochen hat. Natürlich über die Eigenschaften, über den genauen Wort werden wir uns noch in Schah Ta'ala unterhalten. Der nächste Punkt ist die Vertrauenswürdigkeit. Die Vertrauenswürdigkeit ist deswegen entscheidend oder wichtig, weil der Muezzin also mehrerlei Hinsicht. Zum einen, ganz banal, er verkündet den Beginn der Gebetszeit. Durch ihn beten die Leute zur richtigen Zeit oder eben zur falschen Zeit. Deswegen hängt von ihm, von seiner Genauigkeit vieles ab. Heutzutage in manchen Moscheen oder in vielen Moscheen, wenn natürlich vom Kalender abgelesen wird, dann ist diese Vertrauenswürdigkeit, was den Beginn der Gebetszeit angeht, vielleicht nicht mehr so entscheidend oder nicht mehr so, hat nicht mehr so diesen großen Wert. Aber besonders damals und auch in vielen Teilen der Erde, wo eben diese Möglichkeiten nicht einem zur Verfügung stehen, spielt das eine große Rolle. Das ist Nummer eins, die Vertrauenswürdigkeit, dass er nicht die Sache auf die leichte Schulter nimmt und sagt zum Beispiel, ich habe es ein bisschen eilig, deswegen mache ich den Adhan ein bisschen früher, ja, damit wir ein bisschen früher beten. Oder ich habe Hunger, deswegen mache ich den Adhan ein bisschen früher, weil ich will mein Fasten früher brechen. Okay? Das heißt also, von seinem Adhan hängt zwei Säulen der Religion ab. Einmal das Salah und einmal das Fasten, das Siyam. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Imam ist ein Garant, ein Damen, und der Gebetsrufer, der Muadzin, ein Vertrauter. Er ist ein Vertrauter, Mu'taman. O Allah, leite die Imame und vergib den Gebetsrufern. Ein weiterer Aspekt, warum die Gelehrten gesagt haben, dass die Vertrauenswürdigkeit wichtig ist beim Muadzin, ist, weil der Muadzin damals, wie wir aus dem Hadith vorhin entnommen haben, damals ist er auf das Dach eines Hauses gestiegen und hat von dort aus den Adhan ausgerufen. Und ihr wisst, wenn man auf das Dach eines Hauses steigt, dann kann man in die Häuser der Nachbarn reinschauen. Insofern ist die Vertrauenswürdigkeit hier von großer Bedeutung. Ebenso ist die Kenntnis der Gebetszeiten, als fünften Punkt, die Kenntnis der Gebetszeiten wichtig. Damals besonders. Und schön wäre es, wenn es heute immer noch so wäre. Damals besonders, denn die Leute haben damals Ausschau gehalten und sie kannten sich aus und sie haben dann gewusst, wann die Gebetszeit eingetroffen ist. Wie soll er das machen, wenn er nicht weiß, dass zum Beispiel die Dhuhr-Zeit endet, wenn oder beziehungsweise die Asr-Zeit beginnt, wenn der Schatten eines Gegenstandes unabhängig von seinem ursprünglichen Schatten genauso groß ist wie der Gegenstand selbst. Ja? Das heißt also, diese Informationen muss er haben, damit er weiß, wann die Gebetszeit eintritt. Heutzutage, wenn man sich auf die Kalender verlässt, ist das in Ordnung, wenn sich gezeigt hat, dass der Kalender natürlich korrekt berechnet worden ist. Und der Beweis dafür, dass man nicht selbst unbedingt diese Gebetszeiten mit eigenen Augen erkennen können muss, ist der Hadith von Ibn Maktum, von dem wir vorhin erfahren haben, in dem es eben heißt, dass er den Adhan zur Fajr-Zeit ausgerufen hat und er wird nicht den Adhan, nicht die Gebetszeit selbst erkennen können, es sei denn Bilal radiallahu ta'ala anhu teilt ihm das mit. Und der sechste Punkt ist die Tahara, die Reinheit. Der Muadzin sollte komplett Tahir sein, das heißt, er sollte Wudu haben. Das ist keine Pflicht, es ist Mustahab, dass er Wudu hat und den Adhan ausruft in diesem Zustand, denn der Adhan ist eine Form des Dhikr. Der Adhan ist eine Form des Dhikr und es ist eine Sunna, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt im vollkommen reinen Zustand. Das heißt, sollte jemand den Adhan ausrufen, ohne Wudu zu haben, ist der Adhan korrekt und sahih. Was ist, wenn man die große Unreinheit hat, das heißt, man ist Junub zum Beispiel, darf man dann den Adhan ausrufen? Erst einmal, was den Adhan an sich angeht, er ist korrekt. Aber sollte man den Adhan, wie es in manchen Moscheen gehandhabt wird, innerhalb der Moschee ausrufen, dann ist natürlich es hier problematisch. In beiden Fällen, sowohl im kleinen Hadith als auch im großen Hadith. Beim großen Hadath, du darfst die Moschee gar nicht betreten, wenn du im großen Hadath-Zustand bist. Und beim kleinen Hadath, wenn du die Moschee betrittst und den Adhan dann ausrufst, dann musst du die Moschee verlassen, um den Wudu zu machen. Und Abu Sha'tha, rahimahullah ta'ala, berichtet, er sagte, wir saßen mit Abu Huraira radiallahu anhu einmal in der Moschee zusammen. Als der Muadhin den Adhan ausrief, stand ein Mann auf und ging weg. Das heißt, er verließ die Moschee, was auch immer er machte. Abu Huraira wusste nicht, was er macht, aber hat die Moschee verlassen nach dem Adhan. Abu Huraira verfolgte ihn mit seinem Blick, bis er aus der Moschee hinausging. Dann sagte Abu Huraira radiallahu anhu, was den da angeht, so hat er nicht auf Abu al-Qasim gehört, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, offensichtlich hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, den Muslim verboten, die Moschee zu verlassen, wenn der Adhan ausgerufen worden ist. Und deswegen, wenn man die Moschee betritt, um den Adhan auszurufen, obwohl man kein Wudu hat, dann ist man ja automatisch selbst Grund dafür, dass man die Moschee verlassen muss. Anders als eine Person, die in der Moschee ist und den Wudu verloren hat und, oder vergessen hat, dass sie kein Wudu hat. Und jetzt natürlich muss sie die Moschee verlassen, um den Wudu zu verrichten, sofern man den Wudu nicht in der Moschee verrichtet. Ja? Das heißt also, man darf nicht selbst Grund dafür sein, dass man ein Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam begeht. Es gibt eine Überlieferung, die darauf hinweist, dass man Wudu haben muss, wenn man den Wudu aus, wenn man den Adhan ausruft. Und zwar berichtet Abu Huraira, das Prophet gesagt hat, niemand ruft den Adhan aus, außer wenn er Wudu hat. La yu'adhinu illa mutawaddi. Aber diese Überlieferung ist da'if, wie Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala und andere Ulama gesagt haben. Insofern ist der Wudu keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Adhan und auch nicht die Gültigkeit der Iqam. Doch welche Person hat nun Vorrang? Wir haben natürlich jetzt verschiedene Kriterien gehört, aber angenommen, diese Kriterien sind bei mehr als einer Person erfüllt, was sicherlich nichts Abwegiges ist. Lautstarke Stimme, männliche Stimme, dass er den Adhan normal ausruft, dass er vertrauenswürdig ist, dass er weiß, wann die Gebetszeit antrifft, er kann den Kalender richtig lesen, dass er Wudu hat. Das sind Eigenschaften, inshallah ta'ala, die bei den meisten Muslimen, die, die ihre Gebete in die Moschee verrichten, vorhanden sind. Sollte es zwei Personen geben, die beide und beide Personen könnten den Adhan ausrufen, dann soll man diejenige Person wählen, die inshallah ta'ala bei Allah subhanahu wa ta'ala gottesfürchtiger ist. Und woran erkennt man das? An den Taten, die er macht. Wenn eine Person mehr betet, wenn eine Person mehr fastet, wenn eine Person vernünftiger ist, wenn eine Person mehr religiöses Wissen hat, wenn eine Person und so weiter und so fort, dann sollte man diese Person bevorzugen. Und darauf weist die folgende Überlieferung hin von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte, ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, weise mich auf eine Tat hin, die mich ins Paradies bringt. Er sagte, sei ein Muhsin, sei ein Gutes Tuender. Er sagte, woher weiß ich, dass ich ein Gutes Tuender bin? Da sagte er, frag deine Nachbarn. Wenn sie sagen, dass du ein Gutes Tuender bist, dann bist du einer. Und wenn sie sagen, dass du ein Schlechtes Tuender bist, dann bist du einer. Und sollte man das auch nicht daran erkennen können, weil die Personen gleichwertig sind, der eine hat ein paar gute Taten mehr, der andere hat aber auch andere paar gute Taten mehr. Und man kann nicht mit Gewissheit sagen, dass eine Person inshallah rechtschaffen ist bei Allah Azza wa Jal als der andere. Dann darf man an dieser Stelle losen. Dann darf man diese Stelle losen und derjenige, der das loszieht, darf dann den Adhan ausrufen. Wir haben jetzt gerade eben von Bedingungen über die Bedingungen gesprochen, die zur Vollkommenheit des Muadhin gehören. Gibt es allerdings auch Bedingungen, die zur die wirkliche Bedingungen sind, das heißt, ohne diese Bedingungen ist der Adhan nicht gültig. Das gibt es auch. Und das sind inshallah ta'ala die folgenden. Einmal der Islam. Der Adhan eines Kafir ist Fasid. Und das gilt unter Ijma'. Ebenso, dass die Person Mukallaf ist. Nach manchen Ulama. Der Klif bedeutet ja, dass er Aqil ist, geistig gesund und Baligh, islamisch erwachsen. Reden wir erst einmal vom ersten Punkt, dass er Aqil ist, dass er geistig gesund ist. Das ebenfalls gilt gemäß Ijma'. Die Person muss geistig gesund sein, sonst ist sein Adhan ungültig. Das heißt, der Adhan eines Verrückten, denn diese Person hat keine Niyya. Und wenn diese Person keine Niyya hat, dann kann auch ihre Ibadah nicht gültig sein. Die dritte Eigenschaft, haben wir gesagt, ist der Bulugh, die Vollreife, die islamische Vollreife, über die wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Das ist nach manchen Ulama ebenfalls eine Bedingung. Das heißt also, nach manchen Ulama sogar die, wie heißt es, die meisten Ulama sagen, dass eine Person, die Mumayyiz ist, also eine Person, die noch nicht Baligh ist, aber auch kein Kleinkind mehr ist, wie wir gesagt haben, ungefähr ab 7 Jahren, entnommen aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Solch eine Person, die Mumayyiz ist, die allermeisten Ulama sagen, dass der Adhan von ihm ebenfalls Fasid ist. Also ebenfalls Fasid ist. Und sie stützen sich darauf, dass anderen Leuten mitzuteilen, dass die Gebetszeit eingetroffen ist, ist eine Form, Zeugnis abzulegen. Das heißt, man bezeugt, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Und wenn man das macht, das nennt man auf Arabisch Shahada, Zeugnis ablegen, das nennt man Shahada. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim hat uns gesagt, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Das heißt, nehmt 2 eurer Männer zu Zeugen bei der Shahada. Und das heißt, Allah Azza wa Jal hat hier vorausgesetzt, dass es 2 sind, dann, dass es auch die Aussage eines erwachsenen Menschen ist und er auch männlich ist. Insofern haben manche Ulama gesagt, dass die Shahada, die Bekanntgabe der Gebetszeit, die Bekanntmachung der Gebetszeit, ist eine Form von Shahada und deswegen von dieser Hinsicht ist diese Ansicht stärker, dass diese Person kein Mumayyiz-Kind sein darf, sondern eben Badr sein muss. Die vierte Bedingung ist die Adala. Die Adala ist auf Deutsch die Unbescholtenheit. Unbescholten, darunter versteht man eine Person, die in der Gesellschaft deren Aussagen akzeptiert wird, deren Aussagen akzeptiert werden, weil sie nichts getan hat, was Grund sein könnte, diese Aussage zu verwerfen. Der normale Muslim, von dem, der seine Pflichten erfüllt, von dem nicht bekannt ist, dass er eine große Sünde begangen hat oder dass er auf kleinen Sünden beharrt. Diese Person nennt man Adil. Und das sind die Personen, die Zeugnis ablegen dürfen. Und auch wenn wir nicht von Zeugnissen reden, aber stellen wir uns das Gegenteil vor. Eine Person, die für ihre Sünden bekannt ist oder für ihre Sünde bekannt ist. Diese Person nennt man Fasiq, sofern sie keine Tauba gemacht hat. Und Allah Azza wa Jal hat im Koran al-Karim uns angeordnet, uns zu vergewissern, wenn ein Fasiq uns eine Nachricht überbracht hat. Und hier bringt er uns die Nachricht oder die Kunde, dass die Gebetszeit eingetroffen worden ist. Deswegen sagen manche Ulama, dass auch eine weitere Bedingung nicht nur die Vollreife ist, sondern auch die Adala ist. Die Adala, das heißt die Unbescholtenheit des Muadzin. Aber die Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Adala ist stärker unter den Ulama als in Bezug auf den Bulugh, die Vollreife. An dieser Stelle das Glück inshallah ta'ala für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch Segen. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.